But when I close my eyes, I can only Und die aus London am Plattenteller hier bei der Trackstar Mix Mission 2007 bei Sunshine Live noch bis 23 Uhr für euch. Und zwar nicht aufgezeichnet, sondern live im Studio. Heute aus Birmingham eingeflogen, weil da kommt seine Freundin her. Und deswegen von Birmingham nach Frankfurt geflogen und heute Abend hier live im Studio. Standing alone tonight, I wouldn't be standing. Tristan D. aus London am Plattenteller und wir wollen von euch mal wissen, wo ihr uns gerade hört. In Europa oder auch in Deutschland. Also es gehen auch ganz liebe Grüße nach Berlin in die Badewanne. Ja, da wird auch Sunshine Live gehört. Sehr interessant, Kerstin und Ines. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr zusammen da drin liegt. Ich vermute mal nicht. Also, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun an message@sunshine-live.de ins Studio. Uns interessiert einfach mal, wo seid ihr gerade und wo befindet ihr euch? In Deutschland oder in Europa oder auch weltweit? Wir wissen ja, dass es auch viele Leute in Los Angeles gibt, die immer mal wieder schreiben, die dann freitagmittags von 11 bis 15 Uhr im Büro zum Feierabend maximal hören. Ist ja witzig, ne? message@sunshine-live.de. Und da sind Philo und Perry mit Anthem. Und nächste Woche, Tristan hat's gesagt, das ist jetzt nochmal neu rausgekommen, geht das wahrscheinlich Top 10 in England. This is an anthem for the girl that got away. This is an anthem for the war of yesterday. This is an anthem for the rebel of my youth. This is an anthem for the risk of loving you. This is an anthem for girl that got away. This is an anthem for the war of yesterday. This is an anthem for the rebel of my youth. This is an anthem for the risk of loving you. The risk of loving you. The risk of loving you. The risk of loving you. The risk of loving you. The risk of loving you. The risk of loving you. Dankeschön auch an Monique für das nette Kompliment mit der Stimme. Hört man immer wieder gerne. Hat mit Musik nicht viel zu tun, aber das ist Radio. I'm

raining again. Loud on your car like a bullet's on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and pulling me in. Sadness like water.